Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ja, wir begrüßen euch zu einer weiteren Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier im Kabel inzwischen und online. Wir sind ja verbannt worden aus den Berliner UKW-Frequenzen. Ich hoffe, dass das nicht für ewig so bleibt, aber momentan ist es so. Umso mehr freue ich mich, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir haben heute ein sehr interessantes Gespräch, was ich Anfang Februar 2026 führen konnte, aufgenommen. Beziehungsweise das wollen wir heute senden, das habe ich da aufgenommen. Und zwar mit Lutz aus Münster. Er arbeitet bei der Gruppe Basta mit, die Solidarität mit den ZapatistInnen in Chiapas-Mexiko organisieren, Öffentlichkeit herstellen und Unterstützung organisieren. Was es mit dem zapatistischen Aufstand, der Frauenrevolution und der gelebten Selbstverwaltung dort auf sich hat, und zwar schon seit über 30 Jahren, das wird uns Lutz heute in einem Schnelldurchlauf hier in dieser Sendung berichten. Es ist super interessant gewesen, mit ihm zu reden, und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir, dieses Gespräch aufgenommen und für euch hörbar gemacht zu haben. Bevor wir einsteigen, ein wenig Musik und dann geht's auch gleich los. Como decírtelo, como poner en palabra tanto amor, que juntos somos más fuertes, que de nada sirve cargar con culpas. Como decirte que hasta el dolor más profundo tiene un porqué. Se hace del miedo la leña de tu fuego. Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón, pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. Decirte que es de a poquito lo de crecer, que esto no es competencia, que no existe ganar o perder. ¿Cómo hacerte entender? Tengo confianza en la raza y ahí tenés la razón de este canto, echarle aire a ese fuego. Llama de tu corazón, pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón, pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh, oh. Ja, hallo, ich freue mich heute, Lutz von der Gruppe Basta aus Münster als Gast zu haben in der Sendung. Hallo, Lutz. Hi. Lutz unterstützt seit vielen Jahren die zapatistische Bewegung in Chiapas, in Zentralamerika. Der Staat heißt Mexiko. Und bevor wir auf das aktuelle Geschehen dort zu sprechen kommen und Dinge, die wahrscheinlich auch Bestandteil eurer Solidaritätsarbeit sind, bringen doch vielleicht mal alle Hörerinnen und Hörer bitte auf den Stand. Was ist der zapatistische Aufstand und worum geht es da und wie lange geht das schon? Der zapatistische Aufstand hat unter dem Slogan, unter der Parole Land und Freiheit begonnen. Es geht dabei um sehr, sehr viele Dinge, aber ein ganz zentraler Punkt ist die gerechte Verteilung von Ländereien für die dort lebende indigene, kleinbäuerliche Bevölkerung. Die Menschen mussten in ganz miesen Bedingungen leben. Es gab von staatlicher Seite zum Beispiel eine so gut wie gar keine Gesundheitsversorgung, einen ganz schwierigen Zugang zu Bildung und auf den Feldern und Finkas der Großgrundbesitzer mussten sie schuften für einen absoluten Hungerlohn. Oft haben sie gar kein Geld gekriegt, sondern nur eine Währung von den Finkas der Großgrundbesitzer. Die Situation war von Rassismus, extremer Ausbeutung, von Frauenfeindlichkeit geprägt. Und dagegen haben die Menschen jahrzehntelang protestiert, friedlich, wurden nie angehört, wurden nie ernst genommen. Und dann haben sie gesagt, bei uns sterben jährlich 15.000 Menschen an heilbaren Krankheiten. Das dulden wir nicht mehr und wir bereiten uns jetzt auf einen bewaffneten Aufstand vor. Das haben sie 10 Jahre lang von Ende 1983 bis Anfang 1994 klandestin, also im Untergrund, getan. Mehrere 10.000 Menschen haben sich geheim vorbereitet auf den Aufstand und dann den bewaffneten Aufstand am 1. Januar 1994 begonnen. Und das war sehr klug, denn das war der Tag, an dem die mexikanische Regierung feiern wollte, und zwar den Eintritt in die sogenannte Erste Welt. Das war der Tag, an dem das neoliberale Freihandelsabkommen NAFTA zwischen USA, Kanada und Mexiko in Kraft getreten ist. Und die Eliten Mexikos wollten halt feiern in Mexiko-Stadt und niemand hat damit gerechnet, dass es eine Bewegung gibt, die dann sagt, nein, wir sind damit überhaupt nicht einverstanden. Das bedeutet nur noch mehr Ausbeutung und Unterdrückung und Naturzerstörung. Und sie haben dann ganz symbolisch und natürlich medial auch sehr geschickt dieses Datum genutzt und haben mehrere größere Orte in Chiapas militärisch eingenommen mit ihren Einheiten. Und konnten dann de facto im Zug dieser Offensive halt auch Ländereien von den verhassten Großgrundbesitzern wieder zurückerobern. Sie nennen das nicht besetzen, weil sie sagen, die Ländereien haben die Bonzen, die Reichen, die politisch-ökonomischen Eliten unseren Vorfahren gestohlen. Und es ist legitim, dass wir das umverteilen. Und das entspricht übrigens auch der mexikanischen Verfassung, dass Großgrundbesitz eigentlich nur begrenzt überhaupt legal ist. In anderen Teilen Mexikos, also Chiapas liegt ja ganz im Süden, im Zentrum und im Norden gab es teilweise auch Landreformen, aber im Süden ist das nie angekommen. Und es gab unglaublich viel Solidarität in Mexiko und aber auch im Ausland. Und es gab aber auch den Vorschlag der mexikanischen Bevölkerung, die solidarisch mit den Zapatistas waren, nicht den bewaffneten Kampf fortzuführen, weil sie haben gesagt, die mexikanische Regierung wird die Bundesarmee schicken und das ist quasi viel zu riskant, sondern wir schlagen vor, dass ihr für eure Ziele kämpft, aber zivil und politisch. Und darauf sind die Zapatistas dann eingegangen. Also sie haben halt der Regierung gehorcht und seitdem halten sie sich, seit dem 12. Januar 1994 haben sie ihre Waffen nicht mehr genutzt. Sie haben sie aber nie abgegeben. Das ist ganz wichtig zu sagen. Und die Forderung der Zapatistas die sie sehr anschaulich und gut verständlich formuliert haben in ihrer Kriegserklärung an die Regierung. Es geht dabei um Arbeit, Land, Unterkunft, Nahrung, Gesundheit, Bildung, Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit, Frieden, das Recht auf Information und auf Kultur. Und das alles in menschenwürdigen Umständen. Und das sind alles Rechte, die ihnen zuvor verwehrt waren. Und diese Forderungen waren sehr anschlussfähig für viele Menschen in Mexiko und weltweit. Und da kommen wir später zu, was das Besondere an der zapatistischen Bewegung ist. Benannt haben sie sich übrigens nach dem Revolutionär Emiliano Zapata, der in der mexikanischen Revolution Anfang des 20. Jahrhunderts auch für die Forderung Land und Freiheit gekämpft hat und immer loyal zur Basis geblieben ist und dann 1919 ermordet wurde. Und ganz bekannt ist auch der Slogan Ya basta, es reicht, weil sie haben gesagt, es reicht jetzt mit dieser Art von Unterdrückung und Ausbeutung. Ja, damit sind sie wirklich in die Weltpresse gekommen, zu einer Zeit, als überall die kapitalistischen Machthaber gesagt haben, der Realsozialismus ist zusammengebrochen und das ist der Beweis, dass der Kapitalismus einfach das, ich sag das mal salopp, glückselig machende System ist und das Beste, was die Menschheit je ersonnen hat. Ja, und da sagen die Zapatistas, das ja was und das reicht. Dieses Gerücht hält sich ja hartnäckig bis heute. Oh ja. Bevor wir auf die konkreten, weil es sind ja nicht nur Forderungen, sondern es ist ja eine gelebte Selbstverwaltung, bevor wir darauf noch konkret zu sprechen kommen, würde mich ein Aspekt interessieren, der mir immer wieder besonders aufgefallen ist, vor einigen Jahren auch einen ähnlichen Anklang in Rojava fand. Es wird oft geredet von einer Frauenrevolution im Zusammenhang mit dem Aufstand. Kannst du darauf nochmal eingehen und uns da ein bisschen was zu erzählen? Ja, die Situation der Frauen war besonders krass vor dem Aufstand der Zapatistas in der Region. Sie waren halt völlig ausgeschlossen von jedweder Mitbestimmung, von Selbstbestimmung ganz zu schweigen. Und das haben die Zapatistas von Anfang an sehr ernst genommen und haben intern für die Menschen in ihrer Bewegung die revolutionären Frauengesetze beschlossen. Und die gehen zurück auf eine langjährige basisdemokratische Befragung der Dörfer, die diese Rebellion der Zapatistas unterstützt haben. Da sind mehrere Kommandantas, allen voran die berühmte Kommandanta Ramona, die inzwischen leider an Krankheiten verstorben ist. Die sind wirklich durch über 1000 Dörfer gezogen und haben halt den Menschen, den Frauen in den Dörfern zugehört. Was wollen sie im Kontext ihrer Erhebung, ihrer Rebellion? Und da geht es um Sachen, die ganz basal, aber enorm wichtig sind, nämlich, dass die Frauen in der Bewegung alle Pflichten, aber auch alle Rechte haben, dass sie selbst bestimmen können, ob sie heiraten, wen sie heiraten, wie sie sich in der Bewegung realisieren wollen, sei es als im Bereich Bildung, sei es im Bereich Gesundheit, sei es im Bereich Selbstverwaltungsgremien, sei es im Bereich Ökonomie, Kunsthandwerk, in Kaffeekooperativen, in den freien Medien, die Zapatistas auch aufgebaut haben, sehr erfolgreich. Und da spielen die Frauen überall eine sehr, sehr große Rolle. Auch bei den Tagen des militärischen Aufstands der Zapatistas waren die Hälfte Frauen dabei. Und das war völlig neu. Und das war auch ein Kampf innerhalb der eigenen Familien. Die Frauen sagten, auch unsere Männer haben von den Eroberern, den ursprünglich europäischen Eroberern, schlechte Sitten übernommen, nämlich den Machismo. Und das haben sie auch in ihren eigenen Familien erlebt. Also es gab da Zwangsheiraten und der Gipfel war, dass sich dann die in der Regel mestizischen oder weißen Großgrundbesitzer, bevor eine indigene Frau einen indigenen Mann geheiratet hat, das Recht der ersten Nacht genommen haben. Das ist absolut menschenverachtend, also quasi das Recht sich einfach genommen haben, obwohl es illegal ist, die Frau zu vergewaltigen. Und das war natürlich auch ein großer Grund, warum viele Frauen bereit waren, die Waffen in die Hand zu nehmen, weil sie das einfach nicht mehr ertragen wollten. Und das war also wirklich ganz wichtig. Was auch noch sehr wichtig ist, die Großgrundbesitzer haben immer auch die Männer, die bei ihnen gearbeitet haben, am Wochenende mit Schnaps versorgt. So, die ersten 2-3 Gläser waren umsonst. Und danach mussten die Männer dafür zahlen und dann kamen sie frustriert nach Hause. Es kam nicht selten zu innerfamiliärer Gewalt. Und deswegen haben die zapatistischen Frauen auch ein absolutes Alkohol- und Drogenverbot innerhalb der Bewegung durchgesetzt, weil sie haben gesagt, wir brauchen Männer mit klarem Kopf für unsere Revolution und keine, die das wenige Geld, was sie verdienen, dann auch noch ausgeben für Schnaps. Und das Gesetz wird weitgehend eingehalten. Und wenn dann doch mal eine Person betrunken nach Hause kommt, dann muss sie das wieder gut machen in Form von Arbeit für die Gemeinschaft. Das kann sein, Reparaturen übernehmen etc. Und es wird halt auch transparent gemacht, dass die Person dieses interne Gesetz gebrochen hat. Und das bringt sehr viel in jeglicher Hinsicht. Also das führt zu weniger Gewalt, das führt zu, ja, im besten Sinne des Wortes, mehr Disziplin bei der Organisation, der Selbstverwaltung insgesamt. Und das war ein sehr, sehr großer Erfolg bei den Frauen. Und sie sind wirklich ohne Übertreibung, ich habe viele, oder wir als Kollektiv, Gruppe Basta, wir haben viele Genossinnen in Mexiko und sie sagen halt auch, dass das unglaublich wichtig ist, die Rolle der zapatistischen Frauen zu würdigen. Und sie sind heute wirklich als Rückgrat der Bewegung auch zu bezeichnen. Ja, ich meine, es ist in den Zeiten, wo ein patriarchaler Backlash auf allen Ebenen passiert, ein wirklich herausragendes Beispiel, dass es andersrum viel besser geht. Du hattest es ja schon teilweise angeschnitten in deinen Ausführungen, eben die Selbstverwaltung. Wollen wir darüber mal ein bisschen konkreter reden? Sehr gerne. Wie bestimmt sich der Alltag? Wir haben gehört, was die Probleme waren, weswegen der Aufstand losging. Aber sind da Lösungen gefunden worden? Also auf ökonomischer, auf sozialer, gesundheitlichen Art, sind da Fortschritte erzielt worden oder wie sieht das da konkret aus? Also ich würde gerne beginnen mit der Struktur der Selbstverwaltung und dann zu den einzelnen Bereichen kommen. Es ist so, dass eine der ersten großen Leistungen der EZL, also der Zapatistischen Armee zur nationalen Befreiung, war, die Tausenden von Dörfern zusammenzubringen, zu organisieren und zu vernetzen. Dann kam diese Phase der Klandestinität 10 Jahre lang bis zum 1. Januar 1994. Dann sind sie an die Öffentlichkeit getreten und dann haben sie auch mit ihrer Selbstverwaltung angefangen. Sie haben autonome Gemeinden gegründet. Diese Dörfer schließen sich dann zu autonomen Landkreisen zusammen und diese bilden wiederum eine Verwaltung pro Zone. Anfangs gab es 5 Zonen, inzwischen gibt es 12 Zonen. Man könnte es auch in gewisser Weise als ein rätedemokratisches Modell bezeichnen. Alle Funktionen werden basisdemokratisch durchgeführt. Das heißt, die Stimme ist der verantwortlichen Person, die ein Amt übernimmt, immer nur geliehen. Und wenn sie die Wünsche der Basis nicht respektiert, ist sie ihren Job auch dann los sozusagen. Wir haben das tatsächlich auch selbst erlebt. Ein verdienter Kämpfer von 1994 war Präsident eines autonomen Landkreises und hat sich aber korrumpieren lassen, indem er sich hatte ein Auto schenken lassen von der staatlichen Elektrizitätskommission. Und das wurde aber ganz schnell festgestellt von seinen Mitmenschen. Und die haben gesagt, ey, das geht gar nicht, das ist Korruption, das ist bei uns verboten. Du gibst sofort das Auto zur Kollektivierung ab und deinen Posten bist du auch erstmal los. Das war wirklich ein Beispiel, wie konsequent das auch durchgezogen wird, wenn Menschen dort korrupt werden. Und das ist noch eine Neuerung jetzt eingetreten. Die Zapatistas haben diese schon sehr basisdemokratische Struktur nochmal stärker auf Basisdemokratie ausgerichtet. Das heißt, die Dörfer haben noch mehr Zuständigkeiten bekommen. Ihr Slogan, dass halt die Leute, die eine Funktion haben, der Basis gehorchen, ist jetzt noch stärker realisiert. Und sie haben da eine ganz tolle Selbstkritik öffentlich geäußert, wie es wirklich nur selten von linken Bewegungen zu erleben ist, und haben gesagt, ja, bei uns haben sich auch so ein bisschen Bevormundungen und hier und da Korruptionsfälle eingeschlichen, das wollen wir überhaupt nicht mehr. Und dann wurden die Strukturen einfach aktualisiert. Und das ist auch ein weiterer Beweis, dass die Sorgen der Basis wirklich ernst genommen werden in der gesamten zivilen Verwaltung. Und jetzt würde ich gerne zu Beispielen kommen, wie die Autonomie im Alltag. Also was ganz wesentlich ist, ist der Part der Gesundheit. Ich sagte ja schon, es sind unglaublich viele Menschen an heilbaren Krankheiten gestorben und die Zapatistas nehmen überhaupt gar keine Unterstützung mehr vom mexikanischen Staat an, um sich nicht abhängig zu machen. Sie bauen wirklich autonom ihr Gesundheitssystem auf. Es gibt inzwischen in jedem der über 1000 zapatistischen Gemeinden ein Gesundheitshaus mit einer Promotorin oder einem Promotor oder mehreren für Gesundheit. Und für schwierigere Fälle gibt es auch einige Kliniken. Gerade wird auch eine neue gebaut, mitten im Regenwald, mitten in der Selva. Was sie durchaus gerne akzeptieren, ist eine politische Unterstützung durch solidarische Menschen aus Mexiko und der Welt. Zum Beispiel, was schwierige chirurgische Eingriffe beinhaltet. Aber auch da sind sie dabei, sich selber fortzubilden. Und sie machen eine Mischung aus Pflanzenheilkunde, denn die Region ist sehr reich an ganz tollen Pflanzen mit ganz enormen Wirkstoffen. Aber sie nutzen halt auch Schulmedizin. Sie sind da sehr undogmatisch. Und was natürlich ein Vorteil ist, tja, die Medizin wächst sozusagen in ihrer Umgebung, die Pflanzenmedizin. Und vor allen Dingen wird das alte indigene Wissen wieder reaktiviert. Das wurde halt durch eine mündliche Weitergabekultur wieder gerettet, weil während der Schufterei in den fast Sklaverei-ähnlichen Zuständen war fast gar keine Zeit mehr, diese Kenntnisse weiterzugeben. Und dafür ist jetzt Zeit und es ist unglaublich. Also die Muttersterblichkeit, die Kindersterblichkeit ist um über 90% zurückgegangen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aber auch das mit den heilbaren Krankheiten ist viel, viel besser. Und das ist halt ein großer Erfolg für die Bewegung. Und es gehen auch viele, die keine Zapatistas sind, zu den Zapatistas, um sich dort versorgen zu lassen. Und das kostet sie auch nichts. Und ein weiterer Bereich, der ganz wichtig für die Bewegung ist, ist die Subsistenzwirtschaft, also die Landwirtschaft zur eigenen Ernährung. Und da sind sie auch wirklich wegweisend. Das haben jetzt nicht die Zapatistas quasi erfunden. Diese Struktur, die auf kleinbäuerlicher Wirtschaft besteht, die gibt es schon sehr lange. Und sie bauen Mais und Bohnen und Kürbis und anderes Gemüse im Wechsel auf denselben Feldern an. Und das ist sehr, sehr gut für die Chemie des Bodens. Das ist sehr gut gegen Erosion. Und vor allen Dingen sind sie völlig unabhängig vom Einkauf zum Beispiel genmanipulierter Saaten und inzwischen auch völlig unabhängig von chemischen Düngern und Pestiziden. Das heißt, sie bewahren das Saatgut auf, tauschen es untereinander durchaus auch. Das ist natürlich ein super Rückhalt, um wenn die eigene Basisernährung erstmal total gesichert ist. Darf ich da kurz mal eine Frage stellen? Selbstverständlich. Sind die, weil du sagst, es kleinbäuerliche Subsistenzwirtschaft, also die haben die da kollektive Ansätze, dass sozusagen alle Ernten für alle sind oder wird das privat erwirtschaftet und dann miteinander getauscht? Es ist eine Mischform. Es wird schon auch noch familienweise gewirtschaftet, aber es gibt auch Kollektivfelder, wo dann die Einnahmen für lokale Projekte ausgegeben werden. Zum Beispiel für die Fahrtkosten der GesundheitspromotorInnen zur Fortbildung. Das ist also eine Mischform. Oder sie müssen natürlich auch einige Dinge mit Geld anschaffen. Also weitgehend funktioniert die zapatistische Bewegung entmonetarisiert, kann man wirklich sagen. Aber natürlich brauchen sie auch technische Sachen. Einige Autos, sie übertreiben das überhaupt nicht so wie viele andere Menschen mit dieser Übertechnisierung oder wie ein Mensch das auch nennen mag. Und natürlich auch für Funkgeräte und jetzt haben auch einige durchaus auch Smartphones. Und dann werden halt auf Kollektivfeldern Überschüsse produziert und die dienen dann dafür. Also es ist eine Mischform von familienweiser Wirtschaft und Kollektivwirtschaft. Und das funktioniert sehr gut. Ja, interessant. Du hattest ja sozusagen Landwirtschaft schon beschrieben und die Gesundheit. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, glaube ich, die Bildung oder der Aufbau eines Bildungssystems, oder? Ganz genau, das ist äußerst wichtig, weil viele Kinder konnten früher nicht zur Schule gehen, die Mädchen überhaupt nicht. Und das ist sofort angegangen worden. Also es wurde angefangen sehr improvisiert. Da war eine Schule zum Beispiel unter einem großen Baum am Anfang des Aufstands. Inzwischen haben sie ihre Schulen gebaut und es können alle Kinder dorthin gehen. Auch Erwachsene können an Alphabetisierungskursen teilnehmen. Das konnten sie wegen der sklavereiähnlichen Arbeitsbedingungen vorher nicht machen. Und sie machen auch ein eigenes Konzept von Bildung. Also es ist sehr partizipativ. Und bei ihnen ist also auch die PromotorInnen für Bildung sehen sich gar nicht als klassische LehrerInnen, sondern sie sagen, wir erarbeiten das gemeinschaftlich. Und die Eltern und sogar auch die Großeltern und die Kinder sowieso haben da das Recht, die Bildung mitzugestalten. Zum Beispiel, was die Analyse von gesellschaftlichen Entwicklungen angeht. Aber sie lernen auch Basics wie Mathe. Sie lernen auch Spanisch, weil die Bewegung ist sehr indigen geprägt. Das heißt, die meisten dort sprechen eine indigene Sprache, manchmal sogar zwei indigene Sprachen, aber das Spanische ist auch einfach ganz hilfreich manchmal und sinnvoll, um halt alles mitzukriegen, was in dem Land so vor sich geht und in der Welt. Und diese Bildung hat dazu geführt, ja, dass es einen riesen Quantensprung gegeben hat in nur wenigen Jahren. Und mittlerweile ist da die Alphabetisierungsrate sehr, sehr hoch. Das ist viel besser als bei den nicht zapatistischen Familien und Dörfern, weil da immer noch, wie früher auch in den heutigen zapatistischen Dörfern, die Lehrer oft ihren Job nicht richtig machen, super rassistisch agieren. Also staatliche Lehrer waren berüchtigt dafür, dass sie gesagt haben, hört mal auf, Indigener zu sein, werdet vernünftige Mexikaner und lernt Spanisch, und zieht euch nicht mehr eure traditionellen Klamotten an, dann kann vielleicht auch aus euch was werden. Und das ist total erniedrigend auch gewesen, selbstverständlich. Und die Zapatistas sagen, nee, mit den staatlichen Schulbüchern arbeiten wir nicht, sondern wir entwickeln unsere eigenen Materialien. Es gibt auch nicht ein zentrales Buch oder Bücher, sondern das ist regional unterschiedlich. Und auch da ist die Frage der Basisdemokratie und auch die Frage der Rolle der Geschlechter sehr, sehr wichtig und wird immer wieder thematisiert. Sie machen, weiß Gott, nicht nur Frontalunterricht, sondern sehr partizipativ. Nun hat das zapatistische Projekt, also alles das, was aus dem Aufstand entstanden ist, ja eine enorme Ausstrahlungskraft, dann natürlich zuallererst in Mexiko selber. Und das ist natürlich auch nicht unbeantwortet geblieben, denn der Staat und Großgrundbesitzer haben natürlich ganz andere Interessen und waren und sind wahrscheinlich entsetzt über die Menge an Energie, die dieser Aufstand freigesetzt hat, weit über die Grenzen Chiapas hinaus. Wie geht der mexikanische Staat damit um? Wie sind die Gegenbewegungen gegen das zapatistische Projekt? Kannst du uns dazu was erzählen? Ja, also das ist ein komplexes Thema und hat sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre auch verändert. Also auf den bewaffneten Aufstand hat die mexikanische Regierung mit der Entsendung der Bundesarmee geantwortet und 17.000 Soldaten direkt in den ersten Tagen dorthin geschickt, die gnadenlos vorgegangen sind. Leidtragende war vor allen Dingen, wie in vielen Fällen, wie auch gerade in Rojava, Kurdistan, vor allem die Zivilbevölkerung, die gar nicht ausgewiesene KämpferInnen waren, sondern ja dort einfach gelebt haben. Es gab eine massive Kritik von Menschenrechtsorganisationen an diesem brutalen militärischen Vorgehen des mexikanischen Staates. Der mexikanische Staat hatte so viel Angst vor einer Ausweitung der Rebellion, dass noch erheblich mehr Militär, über 50.000 Soldaten waren in einem Bundesstaat konzentriert, wo 4% der mexikanischen Bevölkerung leben, und es waren 25%, also ein Viertel der mexikanischen Armee eine Zeit lang über lange Jahre in Chiapas stationiert. Und das ist ein Riesenproblem gewesen, weil durch die Anwesenheit der Soldaten wurde Terror gesät, es wurden Gemeinden vertrieben, es kam zu massivem Drogenmissbrauch, sexualisierter Gewalt etc. Das sind ganz schlimme Dinge. Das wurde auch sehr angeprangert in der Weltöffentlichkeit durch kritische Medien. Und dann hat der Staat so reagiert, dass er die ganz schmutzigen Aufgaben den sogenannten Paramilitärs, also illegalen Gruppen, überlassen hat. Also das Töten von Menschen. Aber es ist nachgewiesen, dass der mexikanische Staat diese paramilitärischen Gruppen, die oft aus Nachbardörfern kamen, ausgebildet hat, ihnen Waffen gegeben hat, ihnen Geld gegeben hat, ihnen Drogen gegeben hat, damit sie halt ihre teilweise sogar Nachbardörfer überfallen und dort die Menschen schikanieren, vertreiben, die Ernten stehlen, ihre Häuser zerstören etc. Das lief viele Jahre unter dem Motto der Krieg niederer Intensität, aber das hat schon das Leben der Menschen dort belastet. Nicht nur der Zapatistas, auch vieler Menschen und nur ganz wenige haben davon profitiert. Und das wurde dann nochmal erweitert, als auch die Paramilitärs entlarvt wurden und auch ehemalige Kommandantes der offiziellen Armee und von Paramilitärs gestanden haben. Ja, da gibt es Zusammenarbeit. Wir sind im Auftrag der lokalen Großgrundbesitzer oder des mexikanischen Staates unterwegs. Dann hat die Regierung reagiert und hat ehemals kämpferische, bäuerliche Organisationen korrumpiert und die dann bezahlt, wenn sie zum Beispiel den Zapatistas die Häuser abfackeln, die Wasserverbindung abtrennen, die Stromleitungen kappen etc. Und dann wird das dargestellt, auch sehr rassistisch vom mexikanischen Staat. Ja, das sind da diese wilden Indigenen, so die kommen ja untereinander nicht klar. Und dann nutzen sie das wieder als Vorwand, um wieder mehr Polizei und Militär in die Region zu schicken. Das ist auch eine Strategie, die bis heute durchaus weiterläuft. Nichtsdestotrotz ist in Mexiko die Situation in zapatistischen Gebieten deutlich weniger von Gewalt gekennzeichnet. Das hat auch damit zu tun, dass die Zapatistas nicht angreifen. Also sie haben seit Mitte Januar 1994 keine Offensive gemacht mit Schusswaffen, sondern immer symbolische Aktionen, zivil. Und vor allen Dingen haben sie auch für ihre Inhalte und für ihre Erfolge haben sie viel Respekt, sowohl in der lokalen Bevölkerung im Bundesstaat Chiapas als auch Mexiko und weltweit. Und was klug ist, dass sie halt vor allen Dingen auf den Aufbau von Alternativen zum ausbeuterischen, kapitalistisch-patriarchalen System immer wieder die Betonung legen. Ne? Also sie sind nicht nur anti, sondern sie bauen auch etwas auf, etwas Positives. Und das ist wirklich schwierig. Und die Regierung werden nie was Böses gegen die Zapatistas sagen, weil die einfach ethisch sehr gut darstellen, die Zapatistas. Weil Mexiko will ja als demokratischer Staat gelten und das wäre für sie vom Image her sehr unklug, die Zapatistas jetzt wirklich komplett aufzureiben. Was in den letzten Jahren allerdings schlimmer geworden ist, dass halt auch das organisierte Verbrechen in Chiapas angekommen ist. Aber auch da ist es wirklich schlimm geworden in Chiapas. Es werden Menschen teilweise auch zwangsrekrutiert, um beim organisierten Verbrechen mitzumachen oder das Geld lockt sie. Aber bei den Zapatistas ist das total verpönt. Das wird überhaupt nicht akzeptiert, die Zusammenarbeit mit dem organisierten Verbrechen. Und das finden natürlich auch einige Nicht-Zapatistas gut und nähern sich dann die Zapatistas an. Hm. Aber das Problem mit den illegalen kriminellen Banden ist groß. Vielleicht hier nochmal, weil das ist vielen Hörerinnen in Berlin vielleicht nicht ganz so klar, auch wenn die Medien manchmal anderes suggerieren. Was ist genau mit organisierten Verbrechen gemeint? Also es wird ja oft auch von Narkobanden in dem Zusammenhang geredet. Könntest du da vielleicht nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen? Ja, gerne. Es geht um diverse Bereiche. Es geht um Drogen, Schmuggel, Drogenproduktion. Es geht auch um Menschenhandel. Es geht um sogar Gruppen, die entführen Babys und verkaufen die dann später bis nach Europa hin. Also es geht einfach um Vertreibung von Gemeinden, um zum Beispiel intakte Regenwaldregionen leer zu bekommen, um dort dann Staudämme einzurichten oder Tagebau zu betreiben wegen edler Metalle. Es gibt dort viel Edelmetalle. Und all die Aufgaben, die völlig illegal sind, macht halt das organisierte Verbrechen oder die organisierten Kartelle. Das sind konkurrierende Kartelle, die unterschiedlich protegiert werden von der jeweils amtierenden Regierung. Und was ganz wichtig ist zu wissen, das ist nur möglich mit dieser Brutalität, die ist wirklich enorm in Mexiko, vor allen Dingen auch im Zentrum und im Norden des Landes. Die arbeiten eng mit dem mexikanischen Staat zusammen, sonst wäre das Ausmaß überhaupt nicht möglich. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen bei der Polizei und im Militär und in der Justiz, die mit den Kriminellen und Oberkriminellen zusammenarbeiten. Das wurde mittlerweile auch zigfach bewiesen, dass einer der höchsten Drogenchefs zum Beispiel ein hochdekorierter General ist. Mhm. Was gesagt wird, zum Beispiel, Mexiko kriegt seine Kriminalität nicht in den Griff. Das Problem ist überhaupt nicht national, Mexiko allein zu lösen, sondern das große Problem ist die Riesennachfrage an Drogen aus den USA, aus Kanada und teils auch aus europäischen Ländern. Auch US-Militärs und Grenzpolizei sind natürlich dort involviert. Allein der Menschenschmuggel ist ein Riesengeschäft. Das ist wahrscheinlich etwas, was der Maga-Bewegung mit ihrem vereinfachten Weltbild nur sehr schwer fällen wird zu akzeptieren. Aber es ist ganz klar, dass das internationale Zusammenhänge hat. In diesem Komplex möchte ich auch noch mal eine andere Frage stellen. Vor einigen Jahren gab es in Berlin zahlreiche Proteste gegen die Deutsche Bahn, die sich an einem gigantischen Bauprojekt dort beteiligt hat, was sehr euphemistisch Tren Maya genannt wurde und ja durchaus auch geplant war, bis Chiapas gebaut zu werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Könntest du uns dazu was erzählen? Ja, der Tren Maya ist ein typisches Projekt, was von Technikgläubigkeit weiß-männlich geprägtes Projekt ist, dass sie in Anführungsstrichen, den armen Menschen im Süden Mexikos, die sollen auch ein bisschen am Tourismus mitverdienen, so wird denen das verkauft. Und da wurde eine über 1500 Kilometer umfassende Strecke gebaut. In Chiapas nur minimal, nur ganz im Norden, aber in den anderen südostmexikanischen Bundesstaaten, vor allen Dingen in der Yucatan-Halbinsel, die beim berühmten auch, dazu gehört auch das berühmte und fürchterliche Turi-Mekka Cancun, da fährt halt ein Zug von einer touristischen Hochburg zur nächsten. Das ist landschaftlich alles sehr schön, aber es ist ein Wahnsinnsprojekt. Ökologisch, weil weite Teile der Bahnstrecke über die Cenotes führen, das sind unterirdische riesige Wasserhöhlen und das ist einfach nicht stabil. Und WissenschaftlerInnen von der UNAM, das ist die größte Universität Lateinamerikas in Mexiko-Stadt, haben auch gesagt, das ist Wahnsinn, dieses Projekt, das ist total unsicher. Und gerade heute habe ich noch eine Nachricht gelesen, dass auch einige Teile der Strecke jetzt einsturzgefährdet sind. Das war den Herrschenden völlig egal. Übrigens wird das Projekt von der mexikanischen Armee kontrolliert, weil sie seien ja die am wenigsten korruptesten im Land und deswegen sollen die das konkurrieren. Das ist auch eine unglaubliche Simulation. Und natürlich ist dieser Zug nicht nur zum Transport von Touristen gedacht, was auch jetzt nach seiner Fertigstellung, die leider gelungen ist, mit einigen Abstrichen, das wird gar nicht gut angenommen. Also das funktioniert nicht gut, bringt keinen Gewinn, aber wo sich jetzt doch Gewinn von erhofft wird, ist die Zugstrecke zu nutzen für die Plünderung der ganzen Region Südmexiko mit Edelhölzern, mit Bodenschätzen etc. Ja, das war eigentlich auch, was ich erinnere aus Berlin, aus den zahlreichen Protesten, die es hier vor der Deutschen Bahn gab, der Hauptvorwurf, dass es eigentlich zur Zerstörung indigener Gemeinden und zur Ausplünderung indigener Gemeinden geplant war und nicht zu deren vermeintlicher Unterstützung. Ja, die Deutsche Bahn musste aufgrund der Proteste, hat die sich wirklich am Ende daraus zurückgezogen. Ja. Was natürlich auch ein Erfolg der Mobilisierung ist, aber auch vor allen Dingen der Mobilisierung vor Ort, aber auch der internationalen Solidarität. Das war ganz wichtig. Es gab ganz viele Aktivistinnen in anderen Teilen Mexikos und weltweit, die halt den Betroffenen von diesem üblen Projekt die Stimme gegeben haben. Sie haben Interviews gesagt und haben sie schildern lassen, mit welchen Repressalien, auch mit Gewalt und andererseits aber auch mit Korruption, mit Einkaufen von Führungspersönlichkeiten, von sozialen Bewegungen, da gearbeitet wurde. Und das hat natürlich die Leute dann auch empört, als sie das wirklich komplett verstehen konnten, dass das völlig das Gegenteil ist von den tollen Versprechungen, die vorher die Regierung gemacht hat. Solidarität ist ein gutes Stichwort, denn wenn Hörende jetzt sagen, ich will darüber mehr wissen oder ich möchte mich auch beteiligen, wo können Sie im deutschsprachigen Raum, online oder wie auch immer, Informationen finden und was gibt es für Projekte oder Möglichkeiten, sich zu beteiligen? Eine sehr gute Seite mit vielen Links nennt sich chiapas.eu. Ich kann das nochmal buchstabieren. Also das ist der Bundesstaat chiapas.eu, chiapas.eu. Das ist eine Nachrichtenseite, die sich hauptsächlich mit Menschenrechts- und ökologischen Fragen beschäftigt, ganz oft aus der Perspektive sozialer oder ökologischer Bewegung. Es wird jedes Kommunikado von den Zapatistas dort auf Deutsch übersetzt veröffentlicht und es gibt auch einen riesigen Fundus an weiteren Materialien, weiteren Seiten. Das ist eine Möglichkeit, sich erstmal sehr gut zu informieren. Das ist wirklich total professionell und viele Kollektive und Einzelpersonen unterstützen das ehrenamtlich. Dann gibt es eine Möglichkeit, als Menschenrechtsbeobachterin oder Beobachter dort hinzureisen. Das ist ein Konzept, das wurde nicht paternalistisch der Bewegung aufgedrückt, sondern das kam aus den Gemeinden selber. Da geht es darum, dass Menschen aus anderen Teilen Mexikos oder der Welt quasi als Augen und Ohren anwesend sind in Dörfern, die bedrängt werden und dann Notizen machen. Die arbeiten zusammen mit einem Menschenrechtszentrum im Bundesstaat Chiapas. Dort werden dann Berichte abgegeben und die sind teilweise sogar schon bis in UNO-Kreise reingekommen und haben zur öffentlichen Verurteilung der mexikanischen Repression geführt. Und da ist die Organisation CAREA sehr vorbildlich, weil sie bereitet auf diese Menschenrechtsbeobachtung vor. Und man hat dadurch auch, und Mensch hat dadurch, eine Möglichkeit, die Bewegung auch kennenzulernen. Und da geht es um Einsätze von 2 Wochen. Und hinterher soll dann ein Bericht geschrieben werden. Und eine weitere Möglichkeit noch, die Bewegung zu unterstützen, ist, den rebellischen, ökologischen, zapatistischen Kaffee zu erwerben. Denn Chiapas ist schon lange eine Region, wo Kaffee von Weltklasse hergestellt wird. Arabica, Hochlandkaffee. Zuvor gehörte das den Großgrundbesitzern, aber die Zapatistas wissen natürlich, wie man das alles anbaut und sie bauen es sehr ökologisch an. Und da gibt es die Möglichkeit, die Bewegung direkt zu unterstützen, ohne Zwischenhandel. Das ist noch fairer als der übliche faire Handel. Und da gibt es ein Kollektiv in Hamburg, was ich besonders gut finde, weil ich das auch sehr gut kenne und schon öfters begleiten durfte. Das nennt sich Kaffee-Kollektiv Aroma Zapatista. Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Wie ist der Name des Hamburger Kollektivs? Das heißt Kaffee-Kollektiv Aroma Zapatista. Und dementsprechend heißt halt auch die Seite Aroma-Zapatista. Okay, das werde ich, wenn diese Sendung dann als Podcast nach der Ausstrahlung erscheint, auch da mit reinschreiben. Ich danke dir vielmals für diese tolle Information und für dieses wirklich erstaunliche Beispiel von Selbstorganisierung, wo Zehntausende von Menschen ihr Leben in die Hand genommen haben und es anders gestalten als das große Elend, was wir überall sonst auf dem Planeten im Augenblick erleben. Vielleicht noch als letztes Wort von dir, gibt es irgendwelche konkreten Anlässe oder Sachen, auf die du noch aufmerksam machen müsstest, wo Unterstützung hier in Deutschland auch sinnvoll wäre? Ja, das sind vor allen Dingen die Einladung der Zapatistas, sich dort, wo die Menschen selbst leben, auch die solidarischen Menschen. Sie sagen, die größte Form der Solidarität mit uns Zapatistas ist da, wo ihr lebt, gegen jede Art von Ausbeutung und Unterdrückung und Naturzerstörung zu kämpfen. Das heißt, sie wollen gar nicht, dass alle nur nach Chiapas gucken und nur die Zapatistas hochleben lassen, Das ist natürlich sehr gut und gibt den Menschen auch Kraft, gerade in schwierigen Zeiten, wenn viel Repression ist. Aber sie sagen, auf dieser Welt muss überall rebelliert werden und Widerstand geleistet werden. Und dieses Jahr sollen mehrere globale Treffen stattfinden, um zu einem noch besseren Austausch vieler Bewegungen zu gelangen. Und ich kenne nun wirklich schon seit über 20 Jahren, war auch sehr oft da, diese Treffen, und die sind ganz toll, weil viele Leute kommen dort hochmotiviert zurück und nehmen diese Einladung zur Rebellion wirklich an und machen dann lokal, regional oder bundes- oder europaweit, engagieren sie sich emanzipatorisch von unten und von links. Das ist ja eine weiterhin gültige Botschaft der Zapatistas. Und da diese Information würde man zum Beispiel hervorragend über die Seite Chiapas EU, also so kommen, jederzeit. Und ich kann auch nochmal unsere E-Mail-Adresse sagen. Also wir sind ein Kollektiv aus Münster in Nordrhein-Westfalen und die Adresse ist ganz einfach durchgeschrieben: gruppebasta@posteo.de. Und wir machen gerne Info- und Diskussionsveranstaltungen in allen, bei allen möglichen Leuten. Also können Schulen sein, können autonome Zentren sein, können Jugendzentren sein. Super, ich danke dir vielmals für diesen Einblick und wünsche deinem Kollektiv, aber natürlich auch uns allen, viel Erfolg beim Aufbau emanzipatorischer Bewegungen und ökologischer und sozialer Rebellion überall auf der Welt. Vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder, wenn es aktuell weitere Anlässe gibt zu dem Thema. Ansonsten erstmal schöne Grüße nach Münster. Vielen Dank und vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das hier ein wenig berichten durfte. Foc, som d'aire i de terra, bèsties i plantes d'arreu del planeta. Som el fullet que viu dins la bona herba, portem llegendes, cançons i poemes. S'obre la porta, entrem en escena, electrosoca, nous ritmes, nous reptes. Gaudeix del moment que les sants et presenten, gaudeix del present que el rellotge no espera. Com has de remenar. La música avança, la nit porta la dansa, el rock treu la vergonya, l'esperit dona la força. Escenari, escenari, la proposta és fer ballar. Paraula rere paraula, l'objectiu és senyalar. Fer ballar, senyalar, qui prova, ofegar, qui no deixa parlar ni permet caminar. Cantarem, tot cridar, ens faran pas callar. Ballarem les cares, no ens podran pas aturar. Sí. Sombra i guat de foc, System Mediterranean style. La música reggae et posa a ballar. Reggae és un System Mediterranean style. I el de què esperes, posa't a remenar. Reggae és un System del Maresme fins a Sant. Remena, remena amb tremenda i virats. Som d'aigua, de foc, som d'aire i de terra, bèsties i plantes d'arreu del planeta. Som el fullet que viu dins la bona herba, portem llegendes, cançons i poemes. Som d'aigua, para el mercado solo eres mercancía, que si se pasan volando los días. Empieza a ofrecerle algo nuevo al presente, toma la rienda hacia lo diferente. Múmula te pare a un mismo corazón, gritos de guerra, poemas y canción. Siempre tirando pa' arriba y arriba, piratas, cumbieras a la deriva. Reggae es un System Mediterranean style. La copa de tesoro deja de buscar. Reggae es un System. Sin embargo, el mar es de alquitrán. Reggae es un sistema. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis, schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende zu. Es gibt natürlich noch weitere spannende Beiträge und Sendungen hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Dranbleiben lohnt sich also. Für alle die, die das nochmal hören wollen oder vielleicht auch Freundinnen, Freunden, Bekannten weiterleiten wollen, zum Beispiel auch in Netzwerken eures Vertrauens, den sogenannten sozialen, ihr findet Mitschnitte dieser Sendung immer wenige Stunden nach Ausstrahlung veröffentlicht auf unserer Blogseite zur Sendung, die heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal. Radioaktiv Berlin in einem Wort. radioaktivberlin.nostate.net. Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Seit 1981 politischer Gefangener im US-Bundesstaat Pennsylvania in den USA. Zahlreiche Menschen setzen sich seit Jahrzehnten für seine Freiheit ein und irgendwann wird er auch frei sein. Ich hoffe auch, dass, wenn er dann nach Berlin kommt, ich einen neuen Radio-Jingle mit ihm aufnehmen kann. Bis dahin werden wir einen hören, den er in den 1990er Jahren im Todestrakt der USA aufgenommen hat, in dem er ja glücklicherweise momentan nicht mehr ist, aber nach wie vor ist seine sein Leben durch die Haftbedingungen bedroht. Mumia ist inzwischen 72 Jahre alt und es ist allerhöchste Zeit, dass er aus diesem Gefängnis rauskommt und das fortsetzen kann, was er so gut vorher und auch während seiner Haftzeit gemacht hat, nämlich eine Stimme der Stimmlosen sein, über die Dinge reden, öffentlich reden und im Radio reden und in Medien reden, die sonst hinten runterfallen, die von den herrschenden Konzernmedien an den Rand gedrängt und nicht berücksichtigt werden, weil sie sich nicht integrieren lassen und nicht verwertbar sind, genauso wie wir das eigentlich heute hier in der Sendung hatten mit dem Beitrag über die Selbstverwaltung der ZapatistInnen in Chiapas. Mein Name ist Markus, ich bin raus, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather. And an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.